So, heute ist der vorletzte Tag und diese Retreat ist sehr, sehr kurz. Aber wir versuchen jetzt, damit wir zur Klarheit bringen, uns mehr mit dem Text beschäftigen. Den haben Sie schon, ich glaube, alle bekommen, oder nicht? So, wie Sie jetzt wissen, dann der Text handelt dieses Thema von Anapanasati auf sehr einzigartige Art. Am Anfang, es erzählt, dass es gibt, wenn man die Meditation über Atmen bemeistern möchte, es gibt fünf, was in Sanskrit, ich habe Sanskrit-Text nachgeschlagen. Es gibt fünf Parichaya. Parichaya auf Sanskrit heißt eigentlich fünf Familiaritäten, man kann sagen, in diesem Sinne. Mit fünf Sachen, die man braucht, damit man diese Meditation über Atmen meistert. Jetzt sehr wichtig zu verstehen, wie ich erklärt habe, buddhistische Logik oder Logik von Spiritualität ist ganz anderes als Logik, wie wir es im wissenschaftlichen Sinne verstehen. Die Sachen sich ergänzen. Es ist nicht, dass man, es muss so sein und dann wird so sein und dann wird so sein und dann wird so sein. Und ich habe gesagt, der Mahayana Buddhismus betont, der auf Grundlage von Transzendentale Weisheit Sutras, wir rezitieren immer Essenz von Transzendentale Weisheit, das ist Herz Sutra. Also, was ist die Lehre von Mahayana? Was ist die Sonderheit von Mahayana? Dass man kann auch die Ursache von dem Standpunkt von Wirkung verstehen, nicht nur Wirkung von der Perspektive von Ursache. Ja? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Also in Mahayana anwendet man schon, wenn Sie in besonders in den Instituten von Mahayana studieren, man lernt auch Logik von der, wie der gewöhnliche Mensch die Welt sieht, aber wie ein vollkommen erleuchteter Buddha die Welt sieht. Die Abhidharma-Lehre in der Tradition von Shravakas, von den Schülern von Buddha, die betont, dass man ein Arahat wird. Dann Abhidharma erklärt, das ist, wenn man der Unterschied zwischen Abhidharma von Mahayana und Abhidharma von Theravada, ich sage nicht Hinayana, Hinayana ist kein gutes Wort, aber Theravada, weil es die einzige Tradition, die jetzt zum Glück noch sehr klar den Weg zu Arahat erklärt und noch geübt wird. Dann in der Theravada-Tradition, die Abhidharma, was ist eigentlich Erklärung von den Schriften, erklärt, so wie der Arahat die Welt sieht. Und Arahat sieht die Welt in dem Sinne, dass er sieht keine Person, aber er sieht die Dharmas. Was aber der Buddha sieht, der Buddha hat nicht nur Befreiungskörper, der Arahat hat Befreiungskörper, er hat nicht fünf Aggregate von Anhaften, Upadana, er hat fünf Aggregate von Befreiung. Befreiung von Sila, Befreiung von Samadhi, Befreiung von Panya, dann Befreiung Aggregat und Wissen von Befreiung Aggregat. Wenn man die hat, ist er ein Arahat. Das hat, er hat keine Beschmutzungen des Geistes, die wieder Geburt, Karma erzeugen können. Das ist ein Arahat. Dann wo er, wenn er stirbt, wo er geht, nicht mal der Teufel kann wissen. Nicht zu sprechen von den Gettern. So ist der Arahat befreit durch die fünf Aggregate von Befreiung. Aber der Buddha ist befreit, hat noch mehr. Er ist befreit durch Dharma Kaya, durch Körper von Dharma. Und Körper von Dharma ist eigentlich, jetzt indem Sie studieren, Herz Sutra, das ist Eingang in die Mahayana Meditation sozusagen. Körper von Buddha ist die Realität, wie es wirklich ist. Aber die Realität von einem vollkommenen Buddha, nicht Realität von uns. In der Mahayana-Lehre, man von Anfang an kann studieren, so wie man in Theravada studiert, die Realität von einem Arahat, der keine Person sieht, sondern nur die Dharmas. Die Realität von dem Buddha ist, dass er sieht gar nichts außer Soheit der Dinge. Wenn man Yogacara, Madhyamika verstehen möchte, das ist sehr, sehr wichtig. Ich gebe Ihnen ein bisschen Information, damit Sie sich damit weiter beschäftigen können. Es ist, je mehr man studiert, desto faszinierend wird es. Aber man muss diese bisschen die Grundlagen haben, damit man versteht. Und was der Buddha sieht, ist nur eine Wahrheit. Zwei Wahrheiten gibt es nicht. Vier Wahrheiten gibt es auch nicht. Das sind nur Mittel, um eine Wahrheit zu realisieren, und das ist die Wahrheit von Soheit. Das ist die Wahrheit von der Welt, das ist die Wahrheit von allen Phänomenen, das ist die Wahrheit, die da ist und keine andere Wahrheit. Alle Wege dann führen zu dieser Wahrheit. Wenn Sie sich mit Mahayana später beschäftigen, einige von uns haben sich schon beschäftigt, zum Beispiel in China, vielleicht wichtigste Sutra ist Lotus Sutra für Mahayana. Und nach der Lotus Sutra, natürlich, ist dieser Weg von Arahat und Weg von Pacheka Buddha, von Buddha für sich selbst, ist nur ein Mittel, das der Buddha erklärt, um diese Realität zu verwirklichen. Andere Realität gibt es nicht. Wenn Sie ein bisschen chinesische, japanische, koreanische, vietnamesische Buddhismus verstehen möchten, das ist die wichtigste Idee. Das beeinflusst diese Traditionen und ist bekannt. Und praktisch alle studieren. Andere Realität gibt es nicht als die Realität, was der Buddha erklärt. Aber in der Tat, das ist die Realität von allen Wesen. Deswegen rezitieren wir Herz Sutra, damit wir das verstehen. Von Anfang an ist da nicht zu erreichen. Und wahre Erkenntnis ist nicht nur nicht durch Differenzierung, aber durch Spiegelung in dem Geiste. Das ist egal, ob man das aus Yogacara-Weise interpretiert oder Madhyamika-Weise. Spiegelung in der Geiste der Sachen, wie sie wirklich sind. Und das ist keine Differenzierung. Das ist sozusagen nicht dualistische Interpretation von bedingten Entstehung. Selbe Prinzip, alle Traditionen, buddhistische Traditionen sind einig, dass unter dem Bodhi-Baum, was der Buddha verwirklicht hat und am tiefsten verstanden hat, ist die bedingte Entstehung. Das ist die Welt, das sind die Wesen und das ist Universum. Und alle diese Phänomene sind, kann man nur im Sinne von bedingten Entstehung verstehen, und bedingte Entstehung ist eben die Soheit. Und diese Soheit nennt man dann Zustand von Buddha. Und das ist ein Zustand, das nicht mit Existenz definiert werden kann, auch mit Nicht-Existenz definiert werden kann. Es muss direkt erfahren werden durch die Meditation. Und nach der Lehre von transzendentaler Weisheit, deswegen rezitieren wir auch Herz-Sutra, diese Wahrheit ist in der Tat die Wahrheit von allen Wesen, ob sie davon bewusst sind oder nicht bewusst sind. Alle Wesen sind in dem Zustand von gegangen sein auf andere Ufer und mit allen Wesen zusammen, indem die Wesen haben selbe Grund. Dieser Grund ist eben von Yoga, lernen Sie ein bisschen Yogacara-Perspektive, ist der Geist. Und so, wir kommen zu dem Text. In dem Text, was ist sehr, sehr interessant, dieser Text natürlich gehört zu Yogacara, das eigentlich die Tradition von transzendentale Weisheit erklärt, aber er erklärt das auf Grundlage von, es betont besonders Verständnis von dem Weg von Arahat. Nur Bodhisattva Bhumi, was nur ein Kapitel von dem Text ist, erklärt den Weg von Bodhisattva. Aber es ist ein sehr wichtiges Kapitel und sogar in Theravada-Ländern Verständnis von dem Weg von Bodhisattva ist basiert auf diesem Schrift. So Charyapitaka, das erklärt den Weg von Bodhisattva in Pali, ist basiert auf dieser Schrift. Und diese Schrift dann erklärt, was ist, wir sehen in dem Text, erklärt den Weg, ein Arahat zu werden, weil dieser Text gehört zu dem Teil, das den Weg von den Schülern erklärt, die Arahat werden möchten, aber von der Perspektive von Yogacara, das nicht dualistisch ist. Das ist sehr interessant. In der Theravada-Lehre, wenn Sie lesen zum Beispiel Visuddhimagga, diese bedingte Entstehung ist auch als Leerheit erklärt. Hm? Trotzdem, es benutzt nicht sogenannte nicht-dualistische Interpretation von dieser Leerheit. Mahayana ist die nicht-dualistische Interpretation von Leerheit. Wenn man sich mit tibetanischem Buddhismus, mit chinesischer Tradition, Buddhismus wurde durch China und durch Tibet dann weiter verbreitet, in diesen Traditionen, sehr wichtig zu verstehen, dann man kann studieren Buddhismus, das ist einzigartig, von der Perspektive von Dharmakaya, von dem Zustand von einem Buddha. Und dieser Zustand ist eigentlich Zustand von allen Wesen, ob wir davon bewusst sind oder nicht bewusst sind, das ist eine andere Frage. Aber man wird davon bewusst auch durch Logik, durch so Punya, dass man macht die guten Taten, und besonders durch Motivation. Wie man meditiert, hängt von der Motivation ab. Das ist Hauptprinzip von Mahayana. Unsere Praxis hängt von Motivation ab. Wenn wir uns selbst befreien möchten oder wenn wir alle Wesen befreien möchten. Aber das ist nur Interpretation natürlich. Buddha hat nicht gesagt, dass man soll sich nur sich selbst befreien. Aber wenn man betont, dass es gibt keine individuelle, im strikten Sinne keine individuelle Befreiung, weil der Geist und Leerheit ist Zustand von allen Wesen, dann sieht man die Sachen ein bisschen anders, nicht wahr? Und so, wir haben einen Text, wo es erklärt den Weg, wie man Arahat wird, aber es erklärt es sozusagen von der Perspektive, dass man kann Wirkung von Perspektive, von Ursache durch Perspektive von Wirkung verstehen. Und so wird erklärt, dass sogar durch Zählen, wenn man in Zählen die Aggregate versteht, die bedingte Entstehung versteht und die vier edlen Wahrheiten versteht, das ist Objekt der Befreiung, man kann nur die höchste Realität verstehen, wenn man die vier Wahrheiten durchgedrängt hat. Dasselbe Prinzip in allen buddhistischen Traditionen, nur der Unterschied ist, dass Mahayana-Lehre betont, dass die vier edlen Wahrheiten in der Tat ist nur Mittel, um eine Realität zu erklären. Und das ist die einzige wahre Realität, das ist die Realität von einem Buddha. Ich sage das, dass ich weiß, dass einige von uns, so wie ich, haben sich tief mit Theravada beschäftigt. Und ich hatte das Glück, dass ich auch sehr kompetente Lehrer in der Mahayana-Tradition getroffen habe, auch ein bisschen gelesen. So, ich will mitteilen diese Sachen, damit wir klare Perspektive haben. Ist das nützlich? Okay, dann jetzt haben wir einen Text, das erklärt, wie man ein Arahat wird, aber Hintergrund ist nicht dualistische Interpretation. Was macht es sehr interessant? Und Mittel ist Atmen. Und Atmen, die Übungen eigentlich sind dieselben, die in Anapana Sutra erklären wird, aber ganz andere Interpretation. So, das zeigt nur, dass diese Traditionen haben gemeinsame Quellen, aber die Interpretation hat sich in der Zeit vollkommen geändert. Das ist sehr wichtig. Die Interpretation kann sich ändern. Und deswegen es ist es sehr, sehr gut, wenn man verschiedene Perspektiven sieht, damit man besser versteht, wirklich, was ist Essenz. Und in diesem Text, wenn Sie es vergleichen, später, wenn Sie Interesse haben, vergleichen Sie mit den Quellen in Pali. Sie werden sich wundern, wie man dieselben Sachen auf andere Weise erklären kann. Beide Interpretationen sind sehr, sehr nützlich. Und man kann sie zusammenfassen, es ist überhaupt kein Problem, weil es erklärt denselben Weg, wie man ein Arahat wird. Das heißt, wie man einen Geist erreicht hat, das frei ist von dieser Erzeugung von karmischen Formationen, die zum Wiedergeburt führen. So, dann man kann auf Shamatha, auf Vipassana, man kann durch Verständnis von der Wahrheit, wie die Sachen wirklich sind, wie die Sachen wirklich sind, man kann dann bei allen Übungen, bei Achtsamkeit über Körper, Achtsamkeit über die Empfindungen durch die verschiedenen Inhalte des Geistes und über die Phänomene Durchbruch machen, dass man unmittelbar die höchste Realität verwirklicht. Aber Voraussetzung ist, wie ich gesagt habe, dass man das Gesamte verstanden hat. Gesamte in dem Sinne von Wahrheit. Und Gesamte in dem Sinne von Wahrheit, für den Arahat, Wahrheit von den wahren Phänomenen von unseren Erfahrungen. 5 Aggregate, bedingte Entstehung, 4 edle Wahrheiten, muss man unbedingt wissen, dass man den Durchbruch macht, um direkt die höchste Realität zu erblicken. Und das heißt, Pfad von Sehen. Nach der buddhistischen Lehre, um ein Buddha zu werden, egal ob Arahat-Buddha oder Bodhisattva-Buddha, wenn man ein Buddha sein möchte, muss man 5 Wege durchgehen. Weg von Sammlung von Sambhara. Sambhara heißt Equipment, wie sagt man? Ausrüstung. Erst braucht man Ausrüstung. Ausrüstung ist natürlich Punya, Verdienst und Weisheit. Wenn man Ausrüstung hat, kann man richtige Anstrengung in Praxis anwenden. Und für den Arahat richtige Anstrengung heißt, dass man versteht Vergänglichkeit als Vergänglichkeit, Unbequemlichkeit von Vergänglichkeit als Unbequemlichkeit von Vergänglichkeit, Ichlosigkeit von Vergänglichkeit als Ichlosigkeit und Unreinheit von der Vergänglichkeit als Unreinheit. Das ist nicht leicht zu verstehen, aber wenn man es richtig verstanden hat, dann kann man richtige Anstrengung anwenden, das den Geist zu der höchsten Realität öffnet. Wenn man nicht richtige Anstrengung angewendet hat, der Geist wird sich nicht zu der höchsten Realität anwenden. Dasselbe Prinzip auch in Mahayana, in allen Traditionen. Es ist kein Unterschied, nur andere Interpretation. Wenn man richtige Anstrengung macht, dann wird sich die höchste Realität entblässen. Dann ist man nicht mehr ein Putujana. In Pali Putujana heißt, Putu heißt breit. Wer nicht die höchste Realität gesehen hat, hat große Spektrum von Begierde, von Resistenz oder Hass oder Ärger. Und das ist Nichtwissen. Wenn man die höchste Realität gesehen hat, dann die werden schrumpfen. Dann ist man nicht mehr Putujana, nicht großes Spektrum, aber dieses Spektrum wird da sein, aber geschrumpft. Das heißt Arya. Er ist ein Edler geworden. Warum? Wenn man sieht, die höchste Realität, diese Realität von Ich und von der Welt, das mit Ich verbunden ist, wird nicht so real. Aber solange man nicht die höchste Realität gesehen hat, es wird sehr, sehr real erscheinen. Aber die erste Prinzip von buddhistischer Praxis ist eben, dass die Sachen sind nicht so, wie sie erscheinen. Das ist die erste Prinzip von buddhistischer Praxis. Egal, ob man es durch Unterscheidung macht oder durch Kontemplation über Leerheit, man kommt zu demselben Schluss. Die Sachen sind nicht, wie sie erscheinen. Trotzdem, wir bleiben mit den Sachen. Nach der buddhistischen Lehre, diese Sachen, so wie Tisch, so wie Haus, so wie Personen, existieren natürlich, aber nur in der konventionellen Realität. Und die konventionelle Realität verhüllt die höchste Realität. Deswegen, man nennt es Samvrti. In Sanskrit Samvrti, von Vrinoti, etwas, was verhüllt die wahre Realität. Die wahre Realität ist anderes als uns die Realität erscheint. Das heißt nicht, dass es anderes ist, dass Berg nicht Berg ist und dass Odenwald ist nicht Odenwald. Odenwald bleibt Odenwald und dieser Buddha-Weg bleibt Buddha-Weg. Aber trotzdem anderes. Wie man erklärt, wenn man erklären konnte, alle würden sich bemühen, die höchste Realität zu sehen. Aber indem wir sie nicht sehen, wir bemühen uns nicht. Es ist etwas, was wir rezitieren in Herzsutra, das man nicht zugreifen kann. Na prapti, na aprapti, nicht zugreifen kann, aber auch nicht ohne zugreifen leben kann. Wie macht man? Weisheit. Welche Weisheit? In dem Sinne von transzendentale Weisheit, transzendentale Weisheit. Die Sachen erscheinen, aber nicht erscheinen, so wie wir sie sehen. Wenn man das sieht, das ist Zen. Das ist Kontemplation von der Leerheit. Das heißt nicht, dass in der Leerheit die Sachen nicht entstehen. Die natürlich entstehen. aber entstehen in der Leerheit und vergehen in der Leerheit. So, jetzt sind wir ein bisschen schlau geworden und wir gehen zurück zu dem Text. Und in dem Text, dann wird der Weg erklärt, genauso wie in Yogacara, auf Grundlage von den vier Grundlagen von Achtsamkeit. Jede Grundlage von Achtsamkeit hat vier Übungen. Und man kommt zu diesen Übungen sozusagen nach dem Text schon in dem Zustand von Erleuchtung. Man hat schon, das ist Besonderheit von dem Text, man hat schon dieses Weg von Sehen, direkten Sehen von höchster Realität realisiert, indem man richtig sich angestrengt hat. Und dann nur bleibt der Weg der Meditation, indem man völlig alle Kleshas, alle Unreinheiten des Geistes beseitigt. Und dann ist der Weg von Nishta, es ist alles, was gemacht werden muss, gemacht werden ist. Man sammelt nicht mehr karmische Formationen. Und das ist die Freiheit von einem Arahat. Das heißt, ein Arahat muss bleiben in Samadhi. In welchen Samadhi? Weisheit Samadhi. Transzendentale Weisheit. Deswegen der Buddha lehrt diese transzendentale Weisheit zu Subhuti, Shariputta, die sind schon Arahats. Die bleiben schon in dem Zustand von Reinheit. Aber die Interpretation von Reinheit ist dualistisch. Und jetzt, Buddha will noch tiefer erklären, dass es nicht dualistisch ist. Und das ist auch Inhalt von dem Text. Nach der Lehre von Nagarjuna, Nirvana, gibt es nur einen Nirvana, es gibt nicht zwei Nirvana. Aber indem man es interpretiert, man wird sich anderes verhalten und anderes natürlich üben. So, dann jetzt zu dem Text. Wir haben die vier Übungen, die verbunden sind mit Achtsamkeit über den Körper. Und wir haben erklärt, diese vier Übungen betonen Shamatha. Deswegen haben wir ausführlich Shamatha etwas gelernt, die neun Stufen zu Shamatha als Hilfsmittel, damit man richtig die Übungen, die vier Übungen versteht, die dann man übt in drei Stufen, das haben wir erklärt, zählen, verfolgen und dass der Geist gleichmäßig auf das Objekt einatmen und ausatmen zu legen. Und das ist erklärt durch diese vier Übungen, hoffentlich erinnern Sie sich. Die Übungen sind selbst, aber die Interpretation ist ein bisschen anderes. Dritte Übung, man atmet ein und atmet aus, erfahren den ganzen Körper, ist dann der ganze Körper ist natürlich der ganze Körper. Weil alles, wenn Berührungspunkt ist ganze Körper, dann so wird es interpretiert, ganze Körper ist alles geschieht in dem ganzen Körper, weil wenn man sich nicht auf eine Stelle konzentriert, dann die Bewegung geschieht in dem ganzen Körper. Und Hilfsmittel, wie ich erklärt habe, hat zu tun auch mit chinesischer Medizin. Diese Grundlage für Prana, was in dem Text aus Lebensenergie erklärt wird, ist Blut. Durch Blut nicht. Blut kann nur zirkulieren in dem Körper durch Vayu-Dhatu, durch Element von Wind. Das ist Vibration, nicht wahr? Wir können das spüren und wir spüren das im ganzen Körper. Und wenn wir uns irgendwo konzentrieren in dem Körper, dort wird es am deutlichsten entstehen. Was heißt das? Wie Medizin und die tantrische Lehre erklärt, der Prana ist so wie Pferd und der Geist ist der Reiter. Wo wir immer in dem Körper Aufmerksamkeit führen, dort wird diese Prana am deutlichsten erscheinen. So kann man die Kanäle studieren und so weiter, indem man weiß, man sieht nur, das ist auch Yogacara, man sieht nur die Bilder, die man in dem Geiste macht. Wenn man nicht in dem Geiste die Bilder macht, man sieht nicht. Wie ich gesagt habe, das hat schon der alte Sokrates gesagt. Und deswegen, wir sehen die Sachen, wie sie erscheinen, aber die sind nicht immer das, was uns erscheint. Weil wir erinnern uns an das, was wir früher gesehen haben. Und die Erinnerung kommt gleich mit Schätzung. Das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Das mag ich, das mag ich nicht, das will ich nicht. Die Auge sieht nur die Farbe und es weiß nicht, ob es schöne Farbe ist oder schlechte Farbe ist. Dann der Geist. Erinnerung kommt dazu und unterscheidet, das ist die Farbe, die ich mag, das ist Gestalt, das ich mag, das ist Gestalt, das ich haben möchte, genießen möchte für mich selbst. Und so kommen die ganzen Ketten von Gedanken und man steckt in diesen Ketten, wenn man meditiert. Entsteht es bewusst, wenn man nicht meditiert, dann man ist dabei, ohne zu wissen. Das ist der Unterschied. Und die Ketten erscheinen sogar bei einem Arahat, aber er ist nicht gebunden, weil er hat durchgeblickt. Deswegen, er bleibt im Zustand von Upekkha, loslassen. Aber in einem Bodhisattva Buddha, höchster Zustand, die Ketten eben erscheinen nicht mehr. Spiegelprinzip. Obwohl man ihn noch nicht erreicht hat, man kann darüber meditieren und mit Logik verstehen und nachdenken und ganze Dialektik ist damit verbunden, dass man sich nicht irrt über diesen Zustand. Das ist, was der Dalai Lama heißt Nalanda-Tradition. Man muss mit sehr klaren Logik verstehen, was eigentlich man erfährt. Und jetzt, ich habe erklärt, dass diese Meditation über Körperlichkeit hat Shamatha-Seite, aber auch Vipassana-Seite. Vipassana-Seite, wir werden nicht erklären, aber wir haben die drei Schritte erklärt. Untersuchen. Dann sich weg von dem Leiden, von Unbeständigkeit wegwenden, Vivartana auf Sanskrit. Ich weiß nicht, wie man am besten übersetzt. Vivartana heißt sich abwenden. Und nach Vivartana abwenden von Leiden, von Vergänglichkeit, dann Shuddhi. Shuddhi heißt Reinheit. Und wie kommt man dazu? Ich habe auch schon erklärt, durch Analyse von dem Atmen. Atmen sind die vier Elemente. Wenn man die vier Elemente klar sieht, die vier Elemente, wenn man sie definiert hat, ganzer Körper ist, sind nur die vier Elemente und die sind immer in Bewegung. Weil Wind erscheint nie ohne Erde und ohne Feuer. Wenn da Bewegung gibt, dann gibt es bestimmt Temperatur. Und wenn es Temperatur gibt, es hält zusammen, das ist Wasser. Und es hält zusammen und hat Temperatur, indem es irgendwelche Härte hat. Etwas, was man fassen kann. Sonst wird es nicht gestaut. Nicht wahr? So, die vier Elemente kann man nicht trennen. Aber wenn man sie trennt, dann sieht man die Vergänglichkeit. Und alles, was Form hat, hat diese vier Elemente. Das ist Unterschied zwischen Buddhismus und Wissenschaft. Wenn wir auch im Traum ein Gestalt sehen, der hat auch vier Elemente. Alles, was Gestalt hat, hat vier Elemente. Wenn ich jetzt meditiere und irgendwelches Bild kommt im Bad, das ist auch Form, auch vier Elemente. Wenn ich jetzt gut meditiere, ich habe dann das Bild von dem Konzept von Einatmen, Ausatmen, das sind auch vier Elemente. Wenn ich analysiere, es geht auseinander. Und wir vergänglich. So, die innere Weisheit ist nicht immer dasselbe als äußere Weisheit. Muss man selbst erfahren. Und so kommt man in Vipassana. Durch die Analyse von der vier Elemente. Und jetzt kommen wir zur Meditation über Empfindungen. Nächste Meditation. Wir haben den Atmen verfeinert. Wir haben Versenkung erreicht. Was ist der Vorteil von Versenkung nach der Abhidharma-Lehre? Wenn man Versenkung erreicht hat, dann hat es man erreicht auf einem Objekt, das sich fassen kann. Und das Objekt ist ein Konzept. Nicht wahr? Wer kann Konzepte unterscheiden? Nur Geistesbewusstsein. Und was ist Grundlage von Geistesbewusstsein? Man, in Mahayana nennt man Alaya, in Theravada nennt man Bhavanga. Bhavanga heißt wörtlich die Ursache von Existenz. Die Ursache von Existenz ist der Geist, der sich bewegt, wo sich speichern alle unsere früheren Erfahrungen. Das heißt Grundbewusstsein, wie immer es genannt wird, und mit diesem Bewusstsein wird man geboren, und wenn man stirbt, dann dieses Bewusstsein verlässt den Körper. Wenn man etwas vom Buddhismus verstehen möchte, das ist sehr wichtig. Dieses Bewusstsein hat Anfang, Mitte, da sind wir in der Mitte, und hat auch Ende. Das heißt Chuti. Chuti heißt Tod. Wir fallen in andere Existenz, wenn die Bedingungen da sind. Ja? Und Anfang heißt Santati, weil es sich bindet mit frühere Existenz. Was bindet sich? Diese Bhavanga oder was bindet Bhavanga durch, weil alle Phänomene entstehen und vergehen jeden Augenblick. Dann wie kann man Kontinuität ohne Kontinuität zu erklären? Der Buddhismus macht keinen Sinn. Nicht wahr? Dann muss man auch Kontinuität erklären. Und das ist dieses Bewusstsein, das Grundbewusstsein ist, wie man es immer nennt. Und das ist Grund der Existenz. Deswegen nach der bedingten Entstehung, wir haben früher nicht wissen, deswegen haben wir karmische Formationen gesammelt, und dadurch im jetzigen Leben wir unterscheiden Körper und Geist, Name Rupa. Wenn Körper und Geist zusammen sind, dann gibt es die Sinnen, Objekte von Sinnen. Wenn sie da sind, dann gibt es Berührung zwischen innen und außen. Wenn Berührung da ist zwischen innen und außen, gibt es Empfindung. Wenn Empfindung da ist, wenn der Geist nicht Wissen hat, gibt es Durst. Die Lehre von Buddha erklärt Kontinuität durch Durst. Wenn wir sterben und Durst ist da, dann das ist die Ursache für Wiedergeboren, wieder Santati. Von Santati gibt es wieder Existenz, und Existenz hat immer Ende. Und wenn nach dem Ende, wenn man Durst hat, dann kommt es wieder Anfang. Und so, wir sind in dem Rad. Rad ist Symbol von Buddhismus. Das ist sogar auf der Fahne von Indien. Es gibt Farbe von Christentum, weiß, von Islam, grün, von Hinduismus, orange, und in der Mitte Rad. Rad ist Gesetz. Die Lehre von Buddha für die Buddhisten ist ein Gesetz. Ob man es weiß oder nicht, das ist immer da. Und was für Gesetz? Bedingte Entstehung. So, dann Was ist Vorteil von Dhyana? Wenn man studiert Theravada, es ist sehr faszinierend. Alle System von Theravada ist basiert auf die Chittaviti, auf die Geistesprozessen. Die kann man eigentlich auch in Meditation erfahren. Und die Geistesprozesse fangen an in Bhavanga, im Grundbewusstsein, und immer fallen wieder zurück zu diesem Grundbewusstsein. Ähnliches Prinzip auch in Mahayana, in Alaya, nur anderes erklärt. Es, nur wenn da Grundbewusstsein ist, dann gibt es Kontinuität, sonst wie sehr schwer Kontinuität zu erklären. Sie rezitieren Herzsutra, dann das setzt vor, dass man schon Kenntnisse von Buddhismus heißt. In der Sarvastivada-Tradition, was die eigentlich die Grundlage für Mahayana-Lehre ist, Abhidharma-Kosha, die Kontinuität ist erklärt durch Prapti und Aprapti, erreichen oder nicht erreichen. Erreichen wo? Im Bewusstsein. Die Sachen, die wir sehen und die wir erfahren, wurden früher erreicht in dem Bewusstsein und deswegen sie haben Kontinuität. Dann in Herzsutra, wir rezitieren nicht erreichen, nicht erreichen, und das ist wahre Zustand. Es gibt Kontinuität, aber diese Kontinuität ist nichts von dem höchsten Standpunkt. Es ist nicht etwas real, das man fassen kann, weil die Dinge verschwinden, sobald sie entstehen. Und sie entstehen wegen Ursachen und nach der Lehre von nördlicher Tradition. Sie vergehen spontan. Das ist die Natur, spontan vergehen. Deswegen Gatte, Gatte, Para, Gatte, Paras, im Zustand von gegangen sein mit allen Wesen. Wenn man so studiert, Buddhismus wird umso interessanter. Und jetzt sind wir bei dem Vorteil von Dhyana. In Dhyana sieht man das Objekt der Versenkung in diese Grundbewusstsein, wie man es immer nennt. Wenn man es sieht, dann sieht man auch der Geist, das zu diesem Objekt geht. In diesem Geist, dann unterscheidet man die Ursachen von diesem Geist. Das heißt Vitarka, Kraft, das den Geist zu dem Objekt führt. Vichara, das erlaubt nicht, dass es Objekt verlässt. Dann Freude, Vergnügen bei dem Objekt und Einspitzigkeit des Geistes bei dem Objekt. Das kann man sehen in dem Geist. Und dieser Geist entsteht und vergeht in jedem Moment, weil das Objekt sich nicht ändert. Und so, man ist, wie der Text erklärt, man ist in erster oder zweiter Dhyana. Und man sieht diese Freude als vergänglich. Was vergänglich ist, kann keine wahre Vergnügen geben. Dann man hat Freude, aber man kann loslassen. Das ist wie Passant. Freude, aber loslassen. Kein Durst. So verbindet man Shamatha mit Vipassana. Jetzt versuchen Sie eine halbe Stunde in Freude zu bleiben. Freude wird dann sehr unbequemes Gefühl. Warum? Weil man wird das forcieren, aber das geht nicht. Aber Indianer, auf natürliche Weise bleibt man in Freude, denn man braucht nicht zu forcieren. Es entsteht und vergeht, aber in jedem Augenblick trotzdem. Aber man sieht es nicht, Indianer, weil das Objekt ist dasselbe. Das Objekt ändert sich nicht. Wenn das Objekt sich nicht ändert, Empfang von dem Objekt, was Empfindung ist, ändert sich auch nicht. Warum ändert sich Empfindung? Weil das Objekt ändert sich. Wenn das Objekt sich nicht ändert, Empfindung ändert sich auch nicht. Und das kann passieren nur in Dhyana. Dann sind wir in dritte Dhyana gibt es keine Freude mehr, wie der Text erklärt. Aber das ist die Glückseligkeit. In Sarvastivada wird es interpretiert als Prashrabdi eben. Das ist Klarheit und Entspannung mit Leichtigkeit und allen diesen Sachen beim Gefühl. Und was passiert? Das alles ist auch vergänglich. Was vergänglich ist, wenn man Durst hat, wird man nur was? Was passiert, wenn man Durst hat und Freude hat und sich oder Glück hat und sich daran haftet? Es wird zu Unbequemlichkeit. Was kann man machen? So ist das. Und das ist Vipassana. So verbindet man Shamatha und Vipassana. Und wie es weitergeht, erzähle ich abends. Zu viel Informationen führt zu Verstopfung oder Durchfall, mentale Verstopfung oder Durchfall. Wir haben genug Material nachzudenken. Und es lohnt sich, sich mit diesen Sachen beschäftigen. Ich garantiere, man wird nicht langweilig. Okay. Kann ich in der geistigen Form, ich bin nicht gut genug, die vier Elemente erkennen? Indem man sie definiert, was hart ist oder weich ist, das ist die Erde, was zusammenhält, das ist Wasser, was Temperatur hat, das ist Feuer, entweder kalt oder entweder warm oder kalt, es ändert sich, nicht wahr? Auch hart und weich ändert sich. Das ist Änderung von Erdeelement. Weich, hart, glatt, grob, rau. Das ist Erdeelement. Diese Qualitäten immer im Prozess von Änderung. Dann Wasser, diese Atmen fließt oder hält zusammen, das ist Wasserelement. Dann bei Einatmen ist wie kalt, Ausatmen wird warm, das ist Feuerelement. Und wo es Härte gibt oder Weichheit, gibt es auch Temperatur. Keine Weichheit, keine Härte ohne Temperatur. Und keine Weichheit, keine Erde ohne Fließen oder ohne Zusammenhalten. Und wo es sich etwas bewegt, das ist Windelement. Wenn es sich nicht bewegt, dann stützt es sich. Jeder Element hat die schwere Seite und die leichte Seite. Die schwere Seite der Erde ist was? Härte, Rauheit, Schwere. Die schwere Seite von Wasser ist was? Kohäsion, zusammenhalten. Die schwere Seite von Feuer ist was? Kälte. Die schwere Seite von Wind ist was? Unterstützen. Leichte Seite ist vibrieren. Schwere Seite unterstützen. Und diese Qualitäten sind immer im Prozess von Änderung. Das ist Physik vom Buddhismus. Und es hat viel zu tun mit, wenn Sie sich mit indischer Medizin beschäftigen. Alle diese Qualitäten kann man auch in Geschmack, in Farben, in Geruch, eigentlich wahrnehmen. Deswegen die, was man erfährt mit den Augen, Ohren, Nase und Zunge, hat auch mit vier Elementen zu tun. Das ist die Grundlage von diesen Erfahrungen. Deswegen Einsicht von unseren Dichtern ist eigentlich richtig. Es gibt Weichheit und Härte in den Farben, im Geschmack auch, nicht wahr? Das ist Sensitivität. Lesen wir Rainer Maria Rilke, wunderbare Dichter. Werden Sie auch erfahren, oder Rimbaud auf Französisch, der spricht auch von Feuer in den Farben und so weiter. Kennen Sie bitte etwas mehr zum Bodhisattva-Ideal sagen? Paramitas, Wiedergeburt, naja, das brauchen wir ein Seminar dazu. Vielleicht das nächste Seminar, wenn ich noch wiederkomme, machen wir über den Bodhisattva-Weg und über die Geliebte von Bodhisattva. Der Bodhisattva-Weg fängt an mit den Geliebten. Ich befreie nicht nur mich, aber alle Wesen. Ich befreie nicht nur mich von allen Unreinheiten des Geistes, aber alle Wesen. Ich lerne alle Dharmas, nicht nur das, was für meine Befreiung notwendig ist. Und ich erreiche den Zustand von Perfektion durch die Vollkommenheiten. Das ist Anfang von buddhistischer Praxis. Im Buddhismus, besonders betont im Mahayana, wir glauben, dass alles, was man macht, hängt von Absicht. Je nach dem Absicht richtet sich der Geist. Und wenn man Absicht hat, nur individuelle Befreiung, der Geist reagiert anders. Wenn man Absicht hat, universale Befreiung, der Geist auch arbeitet auf andere Weise. Aber man lernt durch Praxis natürlich. Das kommt nicht von Theorie. Okay, dann haben wir das Wesentliche in ein paar Worten erklärt. Können wir zu der nächsten Frage. Wie soll die Aufmerksamkeit sein, bevor man den Atmen im ganzen Körper wahrnimmt? Die Aufmerksamkeit soll eigentlich, es ist egal, Aufmerksamkeit soll bei Berührung, wo man immer Atmen berühren kann, dort soll die Aufmerksamkeit sein. Das kann an der Nasenlöchern vielleicht am günstigsten. Dann, wenn man fängt an die Pausen zwischen Einatmen und Ausatmen achten, dann auf natürliche Weise in den Pausen verlagert sich die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper, weil dort gibt es keine Berührungsstelle, die außer dem ganzen Körper gibt. Aber man fängt immer, das ist Prinzip von Yoga, Prinzip von Buddhismus, in der Meditation, man fängt mit dem, was man deutlich erfahren kann und geht langsam zu dem, was man nicht so deutlich erfahren kann. Wenn man fängt an mit dem, was man nicht deutlich erfahren kann, dann natürlich wird man sich mit Kraft bemühen. Und das sollte nicht das sollte man verstehen, das ist nicht günstig, dann fühlt man sich nicht wohl. Wenn man sich nicht wohl fühlt, was macht der Geist? Er will weg, das ist Natur des Geistes. Er wird bleiben, wo er sich wohl fühlt, und er wird weglaufen, wo er sich nicht wohl fühlt. So ist Natur des Geistes. Deswegen muss man Weisheit haben, damit man versteht, wo der Geist sich wohl fühlt und für Nutzen, dass man zum Wohle von sich selbst und zum Wohle von anderen den Geist hält. Nicht wahr? Deswegen braucht man Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, viel Iman, dann kann man von Nutzen für sich selbst und für die anderen auch sein. Nur auf den Pausen zwischen Atmung oder Nasen oder Bauchdecke. Ja, Bauchdecke ist nicht in den Schriften erwähnt, das ist Methode, das die burmesische Schule hat entwickelt. Aber für Shamatha und Vipassana ist es nicht, es ist nicht erwähnt. Ich brauche einen Anker, wenn andere Eindrücke, Gefühle sehr stark sind, ablenken. Na, natürlich, einziger Weg, den Geist zu konzentrieren, ist bei dem Objekt zu bleiben. Und nicht verfolgen die anderen Objekte. Und deswegen habe ich gesagt, diese Achtsamkeit ist wie Rücken, auf dem Konzentration berührt. Wenn er nicht diese Rücken hat, er kann nicht diese Blüten von Weisheit erreichen. Ist nicht möglich. Das ist ein sehr gutes Beispiel in Visuddhimagga. Dieser Rücken muss unbedingt da sein. Und das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit hat Seite von Shamatha, in dem man ist achtsam, wenn der Geist nicht wackelt, wenn es stabil ist. Und wenn der Geist stabil ist, dann wird man nicht abgelenkt und kann man das Objekt klar erfahren, untersuchen. Das ist Vipassana. Könnten wir noch einmal die fünf Aggregate wiederholen und die vier Grundlagen der Achtsamkeit nennen? Das ist das. Sie haben das alles in dem Text, aber natürlich, ich weiß nicht, ob Sie das auf Pali oder auf Deutsch. Auf Pali, dann erste ist Aggregat von Form, Rupa. Dann Aggregat von Empfindungen, Aggregat von Wahrnehmung, Aggregat von Willenformationen, die heißen Sankharas oder Samskaras, zusammen. Man macht die Sachen zusammen durch Wille. Und die Wille dann orientiert die anderen Geistesfaktoren, die Inhalt des Geistes sind. Das ist buddhistische Psychologie. Und dann kommt Bewusstsein. Bewusstsein unterscheidet. Was unterscheidet Bewusstsein? Form, Empfindungen, Wahrnehmungen. Und danach richtet sich die Wille, die bringt den Geist zu dem Objekt. So, das ist innerhalb von jeder Erfahrung. Andere Erfahrung gibt es nicht. Und dann vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wir haben erklärt, das ist Form oder Körper, dann Empfindung, dann Geist und dann die Geistesobjekte, die zu Erleuchtung führen. Nicht, was jetzt wir zum Mittag essen. Aber das ist auch wichtig, natürlich. Aber das hat mit Befreiung nicht unbedingt zu tun. Aber es kann auch sein, wenn man Hunger hat, kann man nicht meditieren. Aber das ist eine andere Sache. Und jetzt, man soll Achtsamkeit nicht puren Willen erzwingen, richtig? Also es ist richtig, aber wie ich gesagt habe, wir sind immer Opfer von unseren Gewohnheiten. Wenn man meditiert, wird man allmählich erfahren, dass unsere Gewohnheiten leider sind nicht so gute Gewohnheiten. Wenn man nicht meditiert, dann bleibt man dabei und dann die Gewohnheiten einfach bleiben. Meditation ist dafür, dass man die Gewohnheiten ändert, im positiven Sinne. Das ist Wirkung von Meditation. Aber wir sind alle offen von Gewohnheiten und Meditation ist die beste Gewohnheit, weil es im letzten Ende sich nicht mehr an Gewohnheiten verlässt. Dann sind wir dabei. Aber das wird lange, lange dauern. Das heißt nicht, dass man nicht in der konventionellen Welt gut lebt. Zum Gegenteil, man nützt die Konventionen ohne anzuhaften. Und das ist die Freiheit. Aber wie kann ich Achtsamkeit stärken oder besonders kraftvoll machen, wenn besonders starke negative, unangenehme Gefühle oder Gedanken anwesend sind? Na wunderbar, das ist Meditation. Ohne diese Sachen, wie will man meditieren? Dass diese starke von den negativen Gedanken zeigt, was? Wie stark wir anhaften an gut und schlecht. Natürlich, es gibt auch gut, es gibt auch schlecht, aber nie, wie es uns erscheint. Das ist andere Sache. Für die Buddhisten, absolute Gut ist Befreiung, Nirvana. Das ist wahre Gut. Und das steht über normale Gut und Schlecht. Aber trotzdem lebt in Konventionen. Ohne Konventionen können wir nicht leben. Keine Zivilisation. Aber das heißt nicht, dass wir an die Konventionen uns festhalten sollen. Dann die negative Gefühle und Gedanken sind nicht unbedingt negativ, indem wir sie so fest anhalten, negativ, positiv. Wir leiden. Sehr wichtig zu verstehen. Gedanken sind nur Gedanken, die gehören uns nicht. Die sind durch Bedingungen entstanden und vergehen. Und wenn ich anhalte an die Gedanken, an die Konzepten, die ich im Kopf habe, werde ich nur leiden müssen. Und das erlebt man in der Meditation. Dafür ist ja die Meditation. Die negativen Gedanken sind manchmal stärker als meine Achtsamkeit. Na, bestimmt, so wird es sein. Dann weiß man, wie Achtsamkeit wichtig ist. Dann wird man sich Mühe geben. Wenn man diese Erfahrungen nicht macht, wird man sich nicht Mühe geben. Und das haben wir erklärt, das heißt Faulheit. Wie wird Faulheit überwunden, haben wir schon auch gelernt. Man muss Vertrauen haben, man muss Enthusiasmus haben und man muss üben. Dann die negativen Gedanken kommen, aber bleiben nicht. Weil man sieht sie nicht als etwas wirklich real, was. Die kommen und gehen. Wenn man Achtsamkeit hat, die gehen fast sobald sie entstanden sind. Wenn man nicht Achtsamkeit hat, dann bleiben lange, lange Zeit. Und so wie Bomben jetzt in Ukraine machen, alles durcheinander. Wie kann ich sie in der Meditation überwinden, bekämpfen, haben wir gesagt. Und mit welchen Mitteln habe ich gesagt. Aber am besten muss man die Frustrationen verstehen. Das ist Anfang. Die Frustrationen haben Grund, wenn man den Grund durchgeblickt hat, dann gehen sie weg. Deswegen Buddhismus erklärt Phänomen von Leiden durch Unwissen. Mit Unwissen fängt es alles an. Dann machen wir noch eine Frage und den Rest abends. Ich tue das hier. Ja? Hat jeder das gleiche Alaya? Das ist eben Unterschied zwischen der Wesen, ist Unterschied zwischen Alayas. Jeder sieht nach seinem Alaya, wo unsere früheren Erfahrungen gespeichert sind und dann wir reagieren was anderes. Natürlich. Ich mag das, du magst das. Keiner. Jeder hat andere Vorstellungen von Schönheit. Nicht wahr? Jeder hat andere Vorstellungen von was er will, was er nicht will. Aber obwohl wir denselben Objekt sehen, wir reagieren ganz anders. Nicht wahr? Bitte merken Sie das. Wir gehen auf derselben Straße, jeder will was anderes merken. Versuchen Sie, experimentieren Sie. Was ist die Hauptstraße von Frankfurt? Frankfurt hat nicht keine Hauptstraße, so wie Wenceslas in Prag. Wenn wir auf der Hauptstraße gehen, dann, wenn wir uns treffen am Ende, und diskutieren, wer was gesehen hat, werden Sie sich wundern. Jeder hat was anderes gesehen. Warum? Jeder hat andere Alaya.